Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen beim libertären Rückblick auf den Monat September. Krankheitsbedingt, und das hört ihr uns vielleicht auch an, gibt es den Podcast diesmal nicht zum Monatsersten? Wie meistens, aber okay. Ja, aber was diesmal tatsächlich anders ist, dass wir auch Musik im Podcast haben. Das gibt es bei uns ja normalerweise nicht. Sonst packen wir den Podcast immer voll, bis er platzt. Aber diesmal haben wir gleich 4 Lieder. Finde ich sehr gut. Ich auch. Und trotz allem haben wir natürlich interessante Inhalte. Und zwar starten wir gewohnt lokal. Wir haben 2 Beiträge zu Berlin. Und zwar einen Beitrag zur Kiez-Demo in Neukölln und dem Weisestraßenfest. Sowie einen Beitrag zu den Gegenprotesten gegen den Fundi-Marsch bzw. dem sogenannten Marsch für das Leben. Und wir waren in Basel, sind also nicht so richtig aus dem deutschsprachigen Raum rausgekommen, haben aber dort einen Beitrag über Antimilitarismus und Proteste gegen den Connex für euch. Weiterhin hört ihr später noch einige Kulturtipps. Mit historischem Bezug. Sowie den üblichen Verdächtigen unseres Podcasts, das heißt die besten und ehrlichsten Schlagzeilen des Monats. Und natürlich wäre der Monatsrückblick nicht vollständig, wenn wir nicht auch die Wege der Anarchie dokumentiert hätten. Los geht's also mit unserem Bericht aus Neukölln und danach hört ihr The Feminists aus Berlin mit dem Song Steinmarder aus dem neuesten Album Hungry for Love. Gemeinsam mit unseren FreundInnen und NachbarInnen wollen wir auf die Situation im Kiez aufmerksam machen, der immer weiter aufgewertet und zur Geldanhäufung von wenigen genutzt wird. Der Stress um die Frieden. Am 5. September gab es die 2. Kiez-Demo gegen Mietsteigerung und Verdrängung in Nordneukölln. Dies ist der zugehörige Aufruf. Aus unserem Viertel und bewerben gleichzeitig unsere selbstorganisierte Kiezversammlung am 6.9. Die Demo endet am selbstorganisierten Weisestraßenfest. Am Anfang war es noch unklar, inwiefern wir überhaupt die Gelegenheit haben würden, auf der Straße zu demonstrieren. Wie die VeranstalterInnen uns erzählten, war doch recht kurzfristig mobilisiert worden. Und die Polizei, die in einer völlig übertriebenen Anzahl erschienen war und alle Nebenstraßen belegt hatte, achtete peinlich genau darauf, ob wir mehr als 50 Personen waren. Andernfalls hätten wir das Vergnügen gehabt, auf dem Gehweg zu demonstrieren. Es dauerte zunächst ein wenig, bis richtig Stimmung aufkam. Zu allem Übel streikte der Lauti, der für eine ausreichende Beschallung der Umgebung sorgen sollte. Nach und nach kam es dann aber doch zu lautstarken Sprechchören, die auf die Anliegen der Demonstration aufmerksam machten. Begleitet wurde die Demo von mehreren Personen, die eifrig Flugblätter verteilten, die unserer Beobachtung nach in den meisten Fällen auch sehr gerne ergriffen wurden. Die Passantinnen schauten neugierig auf diesen bunten Haufen mit einigen Transparenten und hinten zahlreichen Fahrrädern. Davon haben wir genug! Mieterhöhung, Zwangsverzug! Davon haben wir genug! Wie lief die Demo und was war der Zweck des Aufzuges? Das wollten wir von einem der Organisatorinnen wissen. Ja, wir waren jetzt auf der Straße, um gegen die Verdrängung aus unseren Kiezen zu demonstrieren. Wir waren ganze 66 Menschen und haben die Gelegenheit auch genutzt, um zur Kiezversammlung, die morgen stattfinden wird, zu mobilisieren. Auf dieser Versammlung tun sich seit neuestem Mieterinnen aus Nordneukölln und angrenzenden Kiezen zusammen, um sich gegen die ganze Gentrifizierung und Umstrukturierung, Verdrängung aus ihren Kiezen zu wehren, selbst organisiert und ohne Parteien- und Quartiersmanagement. Ziel der Demonstration war das selbstorganisierte Straßenfest in der Weißestraße. Einer der Organisatoren des Festes lief auch bei der Demo mit. Und da gab es auch immer viel Zuspruch in der Bevölkerung halt mit den Forderungen, die wir hatten. Und letztendlich sind wir dann mit ca. 75, 80 Leuten dann hier beim Weisestraßenfest angekommen. Es ging schon so durch den gesamten Kölner Norden und das war eigentlich eine sehr gute Sache. Eine sehr gute Sache ist auch das jährlich stattfindende Weisestraßenfest. Dass die beiden Events verbunden waren, zeigte sich dann auch gleich an der Anmoderation des Festes. Bevor wir mit dem Kindertheater anfangen, Nochmal ganz kurz, es hat eine kleine Demo gegeben, die von der Friedelstraße losging, und dazu ein paar Informationen. Die Friedelstraße 54 wurde vor 3 Jahren verkauft an einen großen Wiener Investor, und die versuchen, ja, das Spiel, was die meisten, die hier in der Gegend leben, kennen, durch Modernisierung, durch Mieterhöhung, durch unlautere Maßnahmen, durch Schikane, möglichst viel Profit rauszukriegen. Dagegen hat sich die Hausgemeinschaft der Friedelstraße organisiert und wehrt sich. Und aktuell ist der Stand, dass mehrere Gerichtsverfahren in der Schwebe sind, dass es ein Gutachten gibt oder ein Gutachten erstellt werden soll, was den Sinn der Modernisierungsmaßnahme, also in dem Fall geht es um diese tolle Wärmedämmung durch Plastikscheiße, feststellen soll. Und ja, das ist im Moment so der aktuelle Stand. Dieses Schicksal der Friedelstraße 54 ist, wie angeklungen, beileibe kein Einzelfall. Und dieser Kampf gegen eine fortschreitende Verdrängung armer Bevölkerungsschichten, insbesondere aus zentral gelegenen Stadtvierteln, war eines der wichtigsten Themen für das diesjährige Fest. Das Fest hat sich, glaube ich, jedes Jahr, solange wie ich dabei bin, immer ein bisschen anders gestaltet. Also es gab unterschiedliche Schwerpunkte. In einem Jahr ist es so gewesen, dass das zentrale Thema die Vertreibung von vielen Roma-Familien aus 2 Häusern war. Das hat den Gentrifizierungsprozess auch sehr in Gang gesetzt, dass klar war, diese Leute wollen wir nicht mehr. Es sollen einfach andere Leute hier hinziehen. Und ein Bevölkerungsaustausch hat seitdem auch stattgefunden, dass von 20.000 Bewohnerinnen 3.000 bis 4.000 die letzten Jahre wegziehen mussten, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten konnten. In diesem Jahr ist es so gewesen, dass die Umstrukturierung leider weit vorangeschritten ist und wir spontan versucht haben, auch das Thema Flüchtlinge einzubeziehen, weil ganz in der Nähe dieser Weisestraße, 2 Kilometer entfernt, im ehemaligen Flughafen Tempelhof bis zu 1500 Flüchtlinge einquartiert werden sollen. Und wir versuchen auch, da eine Initiative zuzustarten. Das ist aber noch nicht spruchreif. Zum Refugee-Thema gehört auch das vorhin angekündigte Kindertheater. Oder besser gesagt, das Kindermusical der Gruppe Global New Generation. Ist noch was? Noch mehr. Noch mehr? Warum? Was kriege ich denn dazu? Wir haben euch richtig viel Pistolen gegeben. Okay. Also brauchen wir auch richtig viel Geld. Okay. Ist ja gut. Wenn das alles. Hier. Noch mehr. Ich habe nichts mehr, guck doch. Doch. Das ist nur ein Stück. Keine Stimme mehr. Weißt du? Doch. Noch mehr. Thema des Musicals waren Rassismus und Krieg. In einem Teil davon wird anhand lokaler Charaktere europäische Kolonialgeschichte in Afrika nacherzählt. In diesem Fall im Kongo. Bei dem belgischen König Leopold II. Handelt es sich um eine besonders grausame Gestalt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, die aber stellvertretend steht für europäische Kolonialpolitik und ihre Auswirkungen, die bis heute zu spüren sind. Leopold II. War nicht irgendein Despot, der als König über ein Kolonialgebiet herrschte, das über 70 Mal so groß wie Belgien war. Nein, das Gebiet gehörte ihm persönlich. Jedenfalls befand das die von Bismarck einberufene Kongo-Konferenz von 1885. Im Verlauf der nächsten 20 Jahre starben im Kongo geschätzte 10 Millionen Menschen. Leopold raubte das Land komplett aus. Interessiert war er vor allem an Kautschuk. Wer nicht genug Kautschuk an die Soldaten lieferte, dem wurden die Hände abgehackt. Und das betraf auch viele Kinder. Die Grausamkeiten wurden damals schon bekannt. Und auf Druck der Weltöffentlichkeit ging der Privatbesitz an den belgischen Staat über. 1909 starb Leopold als äußerst unbeliebte Person. Natürlich hinderte das manche nicht daran, ihn weiter zu verehren. In der Wikipedia können wir lesen: Auf dem Seedeich von Ostende wurde 1931 ein Reiterstandbild von Leopold II. Errichtet. Es trägt die Inschrift De Dank van de Kongolesen an Leopold II. Es gab eine späte Rache dafür. So heißt es in der Wikipedia weiter: Im Jahr 2004 sägten Unbekannte eine Hand des dort dargestellten Königs ab. Zu dieser Tat bekannte sich eine Aktionsgruppe. 2009 meldete der belgische Rundfunksender VRT, die Aktionsgruppe habe sich bereit erklärt, die abgesägte Hand von Leopold II. Zurückzugeben, wenn die Stadt Ostende sich zur Wahrheit rund um die Missetaten des Ex-Königs bekenne. Doch zurück zum Fest. Nach dem gut besuchten Kinderprogramm brach plötzlich ein Regenschauer über das Fest hernieder, das dazu führte, dass einige Stände abgebaut werden mussten. Doch am späten Nachmittag, als der Regen wieder nachließ, kamen wieder mehr Leute, insbesondere um die vielen Bands zu hören. Zum Schluss möchten wir erneut einen der Orga-Menschen des Festes zu Wort kommen lassen, der auf die politische Bedeutung des Festes eingeht. Ich finde es auch für die tägliche politische Arbeit hier im Kiez, ob das nun Stadtteilarbeit ist oder Antifa oder andere Sachen, sehr wichtig, dieses Weise Straßenfest zu haben, weil dadurch haben wir sehr großen Rückhalt hier auch im Kiez mit unseren Anliegen und mit unseren Positionen. Hätten wir dieses Straßenfest nicht, würde das hier auf jeden Fall um einiges anders aussehen. Auch dass das Thema Gentrifizierung hier so verankert ist im Bewusstsein der Bevölkerung, ist auch Verdienst des Straßenfestes unter anderem. Noch mehr! Noch mehr? Noch mehr! From the towers towards the Steinmauer, a rage began to rise. Like waters behind a dam, rise and rise, and she began to descend. Approaching the towers of the town, and the men looked down and smiled. They saw and paid no heed. A But as the wood began to splinter, the Steinmarder smashed through with hate in her eyes. They began to offer gold, silver, all they had. The Steinmarder looked on, dispassionate, with the primeval rage of the forest burning inside. Because if you want a bargain, that's not the bag they're in. They want a human jacket made of human skin! STEINMARDER! And then they said, let's have some water shot. Ein ausführliches Interview zu den Hintergründen und dem Ablauf des aktuellen Waisenstraßenfestes sowie zu den Themen Stadtteilpolitik und Quartiersmanagement findet ihr Anfang Oktober auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Dort findet ihr auch einen Link zu einer Sendung von Radio Aktiv Berlin mit vielen Mitschnitten von Musik und Redebeiträgen auf der Bühne. Die Unterbringung von Geflüchteten wird aktuell natürlich auch im Waisenstraßenfest diskutiert, haben wir ja gerade gehört. An dieser Stelle möchten wir noch unsere Freude über die Besetzung des ehemaligen TU-Gebäudes in der Englischen Straße zum Ausdruck bringen. Wie die Besetzerin auf linksunten.indimedia.org schreiben, ist nach der Besetzung vor der Besetzung. Wir fänden es toll, wenn beim nächsten Mal noch mehr Leute mobilisiert werden könnten. Au ja. Und noch am Rande erwähnt, zum Thema Häuser besetzen findet derzeit die Ausstellung Kämpfende Hütten statt. Bis zum 18. Oktober findet ihr diesen im Theaterspielraum. Der liegt im Bethanien-Südflügel im Aufgang 2b. Das ist, wenn man vor dem New York steht, links davon. Die Ausstellung zeigt Verdrängung, brennende Autos, blockierte Zwangsräumungen und Co. vom 19. Jahrhundert bis heute. Sie ist Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Danach gibt es Veranstaltungen und eine Stadtrundfahrt findet am Sonntag, dem 11.10. statt, zur Migrationsgeschichte Berlins. Ja, da gibt es die nächsten Wochen ganz viele interessante Vorträge und Führungen. Ich persönlich habe meinen Favoriten schon verpasst, eben wegen der Krankheit. Das wäre am Freitag gewesen, da ging es um die letzten 45 Jahre in Berlin in Sachen Hausbesetzungen. Denn besetzt wurde ja auch schon vor den 90ern. Ja, und auch sogar weit davor gab es weitere Mieterinnenbewegungen, wie ich auch jetzt hier gelesen habe im Programm. Am Freitag, dem 9.10. wird es dazu eine kleine Führung geben, und zwar über die Anfänge der Berliner Mieterinnenbewegung eben zwischen 1872 und 1933. Das ist ein Zeitraum, den ich ja immer ziemlich spannend finde. Und du warst ja letzten Monat bei den Protesten gegen den Fundi-Marsch. Dazu hören wir jetzt gleich einen Beitrag. Willst du kurz was vorher dazu sagen? Ja, also ich war natürlich nicht bei den Fundis, sondern bei den Gegenaktionen gegen die Fundis. Und das Ganze war aus meiner Sicht sehr erfolgreich, aber leider gab es natürlich auch viel Repression, denn auch Fundis haben das Recht, ihren Stuss zu verkünden. Aber jetzt hören wir einfach mal in den Beitrag ein und danach gibt es auch noch Musik von Option Weg mit Sachen suchen, packen gehen. Denn ja, bei manchen Leuten, wenn man denen so zuhört, da wird der Drang, einfach zu verreisen, doch ganz groß. Befreit euch aus der Umklammerung des Hasses. Das ist nämlich die Gefangenschaft durch das Böse. Karriere, freie Liebe, selbstbestimmtes Leben, die bringen unsere Freiheit in größte Schwierigkeiten. Lass deinen Fundi-Stuss von meinem Uterus! Lass deinen Fundi-Stuss! Der Fundi-Stuss zum Thema Uterus. Am 19. September war es wieder soweit. Zahlreiche christliche Fundamentalisten mobilisierten unter anderem nach Berlin zum sogenannten Marsch für das Leben. Wie jedes Mal gab es aber auch verschiedene Gegenaktionen und Blockaden. Zahlreiche bunte Menschen, die sich den selbsternannten christlichen LebensschützerInnen in den Weg stellten und ihr Recht auf sexuelle und körperliche Selbstbestimmung einfordern. Gemeinsam gehen wir heute auf die Straße, um den selbsternannten Lebensschützern zu zeigen, dass wir ein gewaltiges Problem mit ihren diskriminierenden, entmündigen, reaktionären und antifeministischen Positionen haben. Ein weiteres Thema, das sich die Fundis aneignen, stellen aber auch die heute weit verbreiteten vorgeburtlichen Untersuchungen dar, wie im folgenden Ausschnitt eines Redebeitrags der Gegendemo erklärt wird. Sogenannte Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik. Während erstere die Untersuchung von Embryonen auf Erbkrankheiten beschreibt und letztere die Untersuchung von Eizellen vor einer künstlichen Befruchtung. Diese Themen wollten viele den Fundis auch nicht überlassen. Pränataldiagnostische Untersuchungen sind nicht nur ableistische Praktiken, sondern setzen auch schwangere Personen unter Druck, die immer mehr für die Gesundheit und die sogenannte Qualität ihres Nachwuchses zur Verantwortung gezogen werden. Vorgeburtliche Untersuchungen sind vollkommen zur Normalität bei Schwangerschaften geworden. Sich nicht untersuchen zu lassen, ist schwer durchsetzbar. Der Fokus der selbsternannten Lebensschützer hat sich innerhalb der letzten Jahre stark auf die Themen Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik und einer Kritik an selektiven Reproduktionstechnologien verschoben. Grundlage ihrer sexistischen Kackscheiße ist dabei ein vermeintliches, gottgegebenes Recht auf Leben ab der Zeugung und damit eine Absage an jegliches Entscheidungsrecht von Schwangeren. Zu oft können sie sich dabei als Verbündete von Behinderten präsentieren. Doch eigentlich instrumentalisieren sie die Interessen behinderter Menschen, wenn sie Ja zur Inklusion und Nein zur Selektion fordern. Denn für reale Lebensbedingungen nach der Geburt, geschweige denn für eine wirkliche Gleichstellung Behinderte, haben sich die sogenannten Lebensschützer noch nie interessiert. Wir waren jedenfalls bei der Demo und den anschließenden Blockaden dabei und freuten uns sehr, als recht schnell die Route der Fundis um 2/3 verkürzt werden konnte, nachdem kurzzeitig der Potsdamer Platz besetzt wurde. Wir sind heute hier, um für eine Anerkennung der sexuellen, geschlechtlichen und körperlichen Selbstbestimmung zu kämpfen. Bei weiteren Blockaden, besonders an der Friedrichstraße, kam dann aber die Repression durch die Polizei zu tragen. Wenn ihr mal kommt, kommen Sie den Wald noch an der Polizei nach. Nein, Sie können Widerstand. Widerstand! Kein Gott! Kein Staat! Kein Gott! Widerstand! Kein Gott! Kein Staat! Kein Gott! Widerstand! Kein Gott! Kein Staat! Es kam zu einigen sehr rabiaten Räumungsversuchen durch die Polizei sowie zu Ingewahrsam und Festnahmen. Insgesamt wurde der Fundi-Marsch aber recht erfolgreich gestört und gekürzt. Eine Person hatte sich derweil die doch nicht so angenehme Aufgabe gestellt, mal mit den selbsternannten LebensschützerInnen zu sprechen. Was bei rumkam, war kaum überraschend. Neben den bekannten Phrasen, Argumenten, gab es auch ein paar krude Theorien zu, naja, ich nenne es mal den militärisch-industriellen Verhütungsindustriekomplex. Wissen Sie, es ist folgendermaßen. Das Problem ist ja heutzutage, die Verhütungsindustrie macht ja Riesengeld mit. Wenn man sieht, wie heute die Alten im Stich gelassen werden, die müssen um jedes Medikament kämpfen. Und hier unter Staat durch die Pille danach und alle möglichen sogenannten Abtreibungsmittel frei erhältlich zugänglich. Das finde ich skandalös. Und zu dem, was die Wissenschaft zum Leben weiß. Also ich bin in diesem Punkt sehr wissenschaftlich und die Wissenschaft weiß heutzutage noch nicht, was das Leben ist. Sie hat bis heute nicht begriffen, was das Leben ist. Somit kann sie nicht sagen, wann es beginnt und wann es wirklich endet. Wir haben juristisch da zwar Grenzen, aber die gelten für mich nicht. Für mich gilt das Leben mit dem Moment, wo es gezeugt wurde. Weil daraus etwas entstehen kann, bis zu dem Punkt, dass es dann irgendwann stirbt, was jetzt auch immer der endgültige Tod sein mag. Und wie das so ist, mit der AfD zu laufen, wenn ein Mensch doch eigentlich so irgendwie anders, naja, zumindest angehaucht ist. Grundsätzlich bin ich eigentlich auch eher Richtung Grün-Links angehaucht. Jedoch gibt es grundsätzlich Werte, die irgendwo wichtiger sind und zu unterstützen sind und wo man dann von Fall zu Fall unterscheiden muss. Und deswegen bin ich froh, dass sie in diesem Fall auch in meinen Augen die richtige Entscheidung getroffen haben. Die sind die von der AfD. Und was diese richtige Entscheidung angeht, damit kann nur gemeint sein, dass es wohl voll sinnvoll sei, die doch sehr braun angehauchte Verknüpfung zum Refugee-Thema auf die Fundi-Demo zu bringen und eine Willkommenskultur für Kinder zu fordern. Nun ja, eines scheint den ja doch sehr einseitigen SchützerInnen, denn wirklich interessieren tun sie sich ja dann doch nur für das ungeborene Leben, nicht für die Personen, die dieses zur Welt bringen und umsorgen. Eines ist ihnen klar. All das, was sie wollen, das geht nur mit Recht und Ordnung, Staat und Patriarchat. Denn sonst? Aber rechtswidrig. Stell dir vor, jeder in einer Gesellschaft würde rechtswidrig sich benehmen. Also da wäre unser ganzes System außer Rand und Band. Los jetzt! Situation und ein brutal hetzender Typ. Die vielen Hierarchien geh ich weg mit Aspirin. Und alles, was du isst, schmeckt ausgebrannt und flau. Alles, was du isst, schmeckt ausgebrannt und flau. Alles, was du isst, schmeckt ausgebrannt und flau. Sachen suchen, packen gehen. Ich bleib jetzt nicht länger hier. Sachen suchen, packen gehen. Denn ich hab ein Scheißgefühl. Sachen suchen, packen gehen. Kann sein, dieser Weg wird schwer. Los jetzt, weg da. Manchmal ist es besser, das Zögern zu vergessen. Was mach ich eigentlich hier? Täglich ist das Moment hier. Und wenn hier noch was geht, dann bin ich das selbst. Wenn hier noch was geht, bin ich das selbst. Wenn hier noch was geht, dann bin ich das selbst. Sachen suchen, packen gehen. Ich bleib jetzt nicht länger hier. Sachen suchen, packen gehen. Denn ich hab ein Scheißgefühl. Sachen suchen, packen gehen. Kann sein, dieser Weg wird schwer. Los jetzt, weg da. Manchmal ist es besser, das Zögern zu vergessen. Schluss mit dem Verbiegen! Diesen Monat haben wir uns auf den Weg gemacht in die Schweiz, genauer nach Basel, wo am 16. bis 25. September die Schweizer Armee den Ausnahmezustand probte und das Baseler Gebiet als praktischen Trainingsort nutzte. In Basel hat sich Widerstand gegen diese Bevölkerungskontrolle und zivil-militärische Zusammenarbeit organisiert. Eine Woche lang wurde diskutiert, aktiviert, demonstriert und organisiert gegen Connex 15. Unter dem Motto No Connex fanden vom 17. bis 20. September Aktionstage gegen die militärische Zukunftsversion der Festung Europa statt. Wir haben mit einer Aktivistin gesprochen. Aus Repressionsgründen wurde das Interview aufgenommen und neu eingesprochen. Kannst du erklären, was die Connex 15 Übung ist und was es für Basel bedeutet? Bei der Connex 15 handelt es sich um eine Militärübung der Schweizer Armee, die im September in der Nordwestschweiz und insbesondere in und um Basel herum durchgeführt worden ist. Die Grundlage dieser Übung ist ein Szenario, welches davon ausgeht, dass in Europa der Zukunft eine Wirtschaftskrise herrscht und sich die Folgen auf die Schweiz auswirken. Dabei muss die Armee lernen, wie sie in solch einem Falle mit großen Flüchtlingsströmen, ethnischen Spannungen und wie sie es nennen, kriminelle Organisationen umzugehen haben. Gleichzeitig üben sich die Soldatinnen in der Sicherstellung kritischer Infrastruktur von Sabotageakten und Plünderungen. Nun handelt es sich dabei jedoch nicht um ein isoliertes Ereignis. Die Volltruppenübung findet im Anschluss an Stable Duo 2012 oder Paper von 2013 statt. Zwei weitere Beispiele, bei denen das Militär trainiert, im Falle politischer Unruhen im Innern des Landes Kontrolle herzustellen. Jene also zu bekämpfen, die im Gegensatz zum guten Eidgenossen Unruhe ins Land bringen. Wie sieht der Widerstand gegen Connex 15 aus und warum, denkt ihr, ist das so wichtig? Im Rahmen dieser Übung gab es unterschiedliche Interventionen und einen internationalen Aufruf, sich in diesen Tagen nach Basel zu begeben und die Militärübungen mit unterschiedlichen Mitteln zu stören. Es gab Diskussionsveranstaltungen zu dieser Übung, die versuchten, die im Zusammenhang mit einer allgemeinen Militarisierung der Gesellschaft zu diskutieren und dabei den Zusammenhang zur Aufstandsbekämpfung, zu Antiterrorismus, zum Migrationsregime, aber auch zu Entwicklungen in der Gentechnologie behandelten. Es fanden Demos und Flashmobs sowie Störaktionen statt, aber auch Angriffe auf die kritische Infrastruktur, die das Militär zu verteidigen hatte. Auch einige Bars und Restaurants haben sich mit dem Boykott beteiligt, Uniformierte nicht zu bedienen, sie nicht zu verpflegen und die Soldatinnen erst dann willkommen zu heißen, wenn sie desertiert sind. Das ist alles auf dem Blog No Connex 15 festgehalten. Ich denke, dass dieser Widerstand gegen die Militärübungen deshalb so wichtig ist, weil sonst so gut wie niemand im öffentlichen Diskurs solche Übungen hinterfragt. Weil die Militarisierung vieler Lebens- und Produktionsbereiche schleichend und selbstverständlich hingenommen wird. Die Initiative ging aus informellen Zusammenhängen hervor, die politisch niemand verpflichtet sind und deshalb in der Lage waren, eine radikale Kritik an dieser Übung zu formulieren. Als diese medial aufgenommen wurde, distanzierten sich die Militärführung vom ursprünglichen Szenario und auf einmal hieß es, dass die Übung eine reine Katastrophenübung sei. Dies, nachdem bereits Truppen mit dem Grenzbataillon patrouillierten. Irgendwie gab es wohl einen Moment Klarheit darüber, wie zynisch solch eine Übung ist, in einer Zeit, in der Zehntausende im Mittelmeer ertrinken und in Ungarn Zäune aufgestellt und in Ausnahmezustand wird. Diese mediale Charmoffensive der Armeeführung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben eine strategische Verschiebung war, die nichts daran ändert, dass hinter solchen Übungen letztlich Aufstandbekämpfung steht. Den Umgang mit Katastrophen zu üben, braucht es kein Militär mit Schusswaffen, die sie im Zweifelsfall gegen uns richten würden. Deshalb war es wichtig zu benennen, dass Connex 15 nicht einfach eine Erfindung der Schweizer Armeeführung. Diese mediale Schamoffensive der Armeeführung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben eine strategische Verschiebung war, die nichts daran ändert, dass hinter solchen Übungen letztlich Aufstandsbekämpfung steht. Um den Umgang mit Katastrophen zu üben, braucht es kein Militär mit Schusswaffen, die sie im Zweifelsfall gegen uns richten würden. Deshalb war es wichtig zu benennen, dass Connex 15 nicht einfach eine Erfindung der Schweizer Armeeführung, inspiriert von der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ist, sondern eine globale Strategie, ausgehend von den NATO-Staaten, wie sie im Bericht Urban Operation in the Year 2020 programmatisch festgehalten ist. Der Bericht baut darauf auf, anzuerkennen, dass die globale Enteignung zunimmt, dass Menschen ihrer Existenzgrundlagen beraubt werden und in die Städte in andere Länder flüchten. Aufstände in den Metropolen und Vorstädten häufen sich und stellen die neuen sozialen Brennpunkte dar, die es zu überwachen und zu kontrollieren gilt. Auch wenn die Schweiz weitgehend relativ befriedet ist, Widerstand also strukturell und ideell zumeist integriert und sehr konform ist, setzt sich auch die Schweiz lokal mit den globalen Strategien auseinander. Aufstandsbekämpfung gegen SystemkritikerInnen geht uns zudem ganz persönlich was an. Antiterrorgesetze, die es in der Schweiz noch nicht gibt, die aber früher oder später Realität werden können, müssen wir bekämpfen. Wenn die Repression gegen Menschen, die die bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse in Frage stellen, zunehmen, so wie wir es in den USA am Beispiel von TierrechtsaktivistInnen sehen, Menschen für Jahre und darüber hinaus zum Beispiel lediglich für Sachschaden in den Knast kommen, weil ihre Fälle unter dem Antiterrorgesetz verhandelt werden. Du hattest soeben etwas oder vorhin etwas von kritischer Infrastruktur gesagt. Kannst du einmal erklären, was das eigentlich ist? Also damit sind in Basel bei der Connex-Übung vor allem der Schienenverkehr, der Basler Hafen, aber auch vor allem die Schweizer Banken gemeint. Und es geht darum, dass eben in so einem Zustand der aufständischen Bewegung der Warenfluss von einer kapitalistischen Gesellschaft oder der kapitalistischen Metropole aufrechterhalten werden kann und diese wichtige Infrastruktur eben geschützt wird. Okay. Gerade mit der aktuellen Situation von flüchtenden Menschen, wie schätzt ihr ein, ist der Beitrag von Connex 15 zu dieser Problematik? Connex 15 erfüllt durchaus eine ideologiestärkende Funktion. Viele Schweizerinnen sind stolz auf ihr Land, auf das Militär. Schweizer Tugenden und Mythen werden durch solche Übungen also indirekt hochgepriesen, wie Neutralität, Demokratie und Wohlstand. Und diese gilt es letztlich zu verteidigen und nicht zu hinterfragen. Deshalb müssen die sogenannten Flüchtlinge aus dem Land gehalten werden, weil sie diese Werte nicht teilen, wenn nicht gar gefährden. Und viele Eidgenossen haben es grundsätzlich mit der Platzangst zu tun, mit der Angst teilen zu müssen und viele sind sich nicht bewusst, dass der Reichtum in der Schweiz ein Produkt von Ausbeutung ist. Von Schweizer Patentrechten, das global enteignen, von der Spekulation im Rohstoffhandel, die Existenzgrundlagen zerstört, von einem Bankensystem, das die Bonzen dieser Welt hier horten können und so weiter. Derzeit wird in der Schweiz das Asylsystem ausgebaut bzw. verschärft. Asylheime ähneln bald eher Knästen als Unterbringungen. Der Kontakt wird dadurch noch immer schwieriger. Um dies öffentlich zu legitimieren, sind solche Übungen, die ein Gefühl von Gefahr und Bedrohung schaffen, die perfekte Meinungsmache. Der Ruf nach Sicherheit und Schutz durch die Polizei und das Schweizer Armee, mehr Kameras und Kontrolle auf den Straßen und im Alltag wird so kaum hinterfragt. Vielen Dank für das Interview und falls ihr noch weitere Fragen habt oder mehr Informationen wollt, könnt ihr alles nachlesen unter noconnex15.norblogs.org. Alle Links aus dem Beitrag findet ihr natürlich bequemerweise auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Und wenn wir schon beim Thema angehäuftes Privateigentum sind, hören wir doch mal, was Emma dazu sagt. Psst! Leute, seid mal ruhig. Emma will was sagen. Die private Herrschaft über Dinge verdammt Millionen von Menschen zu bloßen Nichtigkeiten, zu lebenden Leichnamen ohne Originalität oder Kraft zur Initiative, zu menschlichen Maschinen aus Fleisch und Blut, die Berge von Reichtum für andere auftürmen und dafür mit einer grauen, langweiligen und erbärmlichen Existenz für sich selbst bezahlen. Emma sagt, unsere Rubrik mit Zitaten von Emma Goldman. 2015 jährt sich der Todestag der russischen Anarchistin nun zum 75. Mal. Zu diesem Anlass hört ihr ausgewählte Einblicke in ihr Denken. Tendenzen. Wir fliegen dauernd auf die Fresse, doch wir stehen wieder auf. Wir sind die Sand in die Tiere und wir geben nicht auf. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Soeben hörtet ihr 100 Blumen aus Düsseldorf mit dem Song Hinterland. Und nun folgen die ehrlichsten Schlagzeilen des letzten Monats in unserem Newsflash. Bundespräsident Gauck gegen lebenslanges Lernen. Bei einer Rede im September beklagte Gauck ein Ende der Aufnahmefähigkeit. Es sei ihm leider nicht möglich, von seinen bisherigen, eher neoliberalen Ansichten abzurücken und sich für neue Konzepte wie etwa offene Grenzen zu öffnen. Lebenslanges Lernen sei eben nur ein Traum, weshalb die Flüchtlinge draußen bleiben müssten. Regierungsvertreter untersuchten unterdessen fieberhaft deutsche Zoos nach weinenden Krokodilen. Britische Gewerkschaft kritisiert Mauerfall. Der Sprecher einer der mitgliederstärksten britischen Gewerkschaften, der GMB, machte vor kurzem eine Kritik am Mauerfall und dem Ende des Ostblocks insgesamt bekannt. Der Vorfall sei ein Schlag gegen die Rechte und Beschäftigungsmöglichkeiten von ArbeiterInnen gewesen, insbesondere in der Verteidigungsindustrie. Expertinnen schlugen den Gewerkschaftssprecher prompt zum Verteidigungsminister im Schattenkabinett des neu gewählten Labour-Chefs Corbyn vor. Alles abreißen und neu beginnen. Abgeordnete im Rausch. Die Brandenburger CDU schlägt gemeinsam mit Renate Künast von den Grünen vor, den geplanten Berliner Großflughafen angesichts der dauernden Pannen lieber komplett neu bauen zu lassen. Weitere Abgeordnete verlangen nun nach derselben Logik, die Menschenrechtscharta der UNO neu aufzusetzen. In der bisherigen Fassung würde sie ExtremistInnen zu sehr begünstigen und den Sicherheitsbehörden zu viele Steine in den Weg legen. Polizei verursacht Wasserschaden auf der A1. Zwei Wasserwerfer, die auf dem Weg zu einem Einsatz waren, entzogen sich ihrer Dienstpflicht auf kreative Art und Weise. Das hinten fahrende Fahrzeug krachte voll in den vorderen hinein. Beide Fahrzeuge wurden außer Gefecht gesetzt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Expertinnen staunen über die neuen aufrührerischen Neigungen bei der Polizei. WachpolizistInnen. Bewaffnet und gefährlich. Der Freistaat Sachsen ist ja von jeher Spitzenreiter, wenn es um innovative Ideen im Repressionssektor geht. Nach der Extremismuspolizei ist jetzt die Einstellung von 550 sogenannten WachpolizistInnen geplant. Hintergrund der Entscheidung ist die Refugee-Situation in Sachsen. ExpertInnen verurteilen zwar den Ausbau der Repressionsorgane, sind aber über den Einsatz von WachpolizistInnen keineswegs verwundert. Hätten die bisherigen Einsatzkräfte bisher ja regelmäßig alle Neonazi-Ausschreitungen verschlafen. Wir haben ja letztens darüber nachgedacht, dass wir für diesen Podcast einen Satirebeitrag brauchen. Und gerade standen ja die offiziellen Einheitsfeierlichkeiten in Frankfurt an. Gewitzt wie wir sind, dachten wir, dass wir denen vorschlagen könnten, dass sie doch angesichts des Mauerfallthemas und so das Thema Grenzen überwinden nehmen könnten. Nun mussten wir feststellen, dass dies bereits das Motto dieses Fests ist. Tja, manchmal überholt die Realität jegliche satirische Impulse. Überrascht hat uns aber, wie viele Leute heute ganz öffentlich kundtun, das ist nicht mein Land. Dem können wir grundsätzlich beistimmen, aber wir möchten auch wissen, warum das Leute sagen. Hier einige Stimmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir benachteiligten Frauen am Hindukusch eine Perspektive vor Augen führen, dann ist das nicht mein Land. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir allen, die sich das leisten können, Eigentumswohnungen im Innenstadtbereich sichern, dann ist das nicht mein Land. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir Sportlern aus Afrika Übungsmöglichkeiten im Hindernislauf bieten, dann ist das nicht mein Land. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir uns für eine flammenschlagende Willkommenskultur stark machen, dann ist das nicht mein Land. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Anarchie. Im Kopf, auf der Straße und im Nahen Osten. Also überall, wo wir sie ohnehin erwartet hätten. Auch diesen Monat bringen wir euch näher, in welch famoser Weise sich die Anarchie über den Globus oder zumindest den deutschsprachigen Blätterwald ausbreitet. Mit unserer Presseschau der anderen Art. Es geht gleich gut los. Im Münsterland ist die Anarchie ausgebrochen. Wie die westfälischen Nachrichten berichten, schert sich die Lokalpolitik nicht länger um die bestehende Rechtslage. Das Blatt zitiert linken Politiker Moritz Hauschild, der sich verwundert die Augen reibt. Ich begrüße die Anarchie, die hier herrscht. Er bezieht sich damit auf den konsensualen Beschluss der Einführung einer Tempo-30-Zone, obwohl Bürgermeister Fennemeyer einschreiten müsste, wie er es selbst ausdrückt. Rechtlich müsste ich das beanstanden. Ich werde es aber nicht tun. Anarchie ist eben Konsens jenseits gesetzlicher Vorgaben. Wir bleiben beim Thema Autos und widmen uns der Parkanarchie. Wie die Südwestpresse vermeldet, soll am Feldberg ein neues Parkhaus gebaut werden. Die Zeitung schreibt: Seit Jahrzehnten herrscht auf den Straßen und Plätzen rund um den höchsten Berg Baden-Württembergs bei guten Wintersportbedingungen in Sachen Parken Anarchie. Das neue Parkhaus, das seit April gebaut wird, soll die Situation verbessern. Rätselhaft bleibt uns nur, wie ein Parkhaus dabei helfen soll, die lokalen Wintersportbedingungen derart zu verbessern, dass am Feldberg rund um das Jahr Anarchie herrscht. Wir wechseln das Thema und widmen uns einer Zeitung, die für ihr großes Wissen um die Anarchie bekannt ist, nämlich die Junge Welt. Unter dem etwas holprigen Titel Für weltweite Antiterrorkoalition veröffentlicht sie die deutsche Version jener Rede, die Wladimir Putin vor wenigen Tagen bei der UNO gehalten hat. Und zwar in voller Länge. Dabei kommt dieser zu einer überraschenden Einschätzung. Es ist jetzt schon klar, dass das Machtvakuum, das in einigen Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas entstanden ist, dazu geführt hat, dass Zonen der Anarchie entstanden sind, die sofort von Extremisten und Terroristen genutzt wurden. Wir finden es etwas traurig, dass die Bemühungen in Rojava mit der Gleichsetzung von Extremismus und Terrorismus verunglimpft werden. Auf der anderen Seite, warum sollte Putin eigentlich offen für einen demokratischen Konföderalismus sein? Wir haben noch einen Geheimtipp für euch, nämlich die Vorarlberger Nachrichten aus Vorarlberg in Österreich. Wir freuen uns ja sehr, was da für Leute schreiben können. Unter dem Titel Ach, ihr Vollidioten, ihr da im Kopf, geht der Artikel so los. Der Narr, mein Hirn, ein Atom, macht Quantensprünge von Chaos zu Kosmos. Ich bin verwirrt über alle Maßen. In meinem Kopf herrscht radikale Anarchie. Auch wir benötigen zuweilen Einsichten aus der Quantenmechanik, wenn wir die überragende Entwicklung der Anarchie erklären wollen. Ja, nachdem wir jetzt auf dem neuesten Stand, was die Entwicklung der Anarchie angeht, wollen wir jetzt ein bisschen zurückgehen in der Zeit und uns anschauen, wie das so vor 100 Jahren war. Vorhin haben wir euch ja schon erzählt, was ihr die nächsten Wochen alles so unternehmen könnt. Jetzt haben wir noch einige Kulturtipps für euch mit historischem Bezug. Am Sonntag, dem 18. Oktober, könnt ihr euch auf die Spuren des Anarchismus in Kreuzberg begeben. Die Gustav-Landauer Denkmalinitiative zeigt euch, wo Johann Most gewohnt hat, wo die Magazine Freie Arbeiter und Der Sozialist gedruckt wurden, wo sich große und kleine bewegende Versammlungen zugetragen haben und einiges mehr. Wir würden uns über Rückmeldungen dazu freuen, wie es so war, denn von uns kann voraussichtlich niemand teilnehmen. Die Ankündigung des Stadtrundgangs findet ihr bei wirbleibenalle.org unter Termine. Die Webseite der Gustav-Landauer Denkmalinitiative heißt schlicht gustav-landauer.org. Musikinteressierte SyndikalistInnenherzen können sich auch schon mal einen Termin im November vormerken. Am Donnerstag, dem 19. November, wird nämlich bewiesen, Joe Hill ain't dead. Joe Hill ging als Mitglied der Gewerkschaft Industrial Workers of the World, also als Wobbly, und als Musiker in die Geschichte ein. Auch wenn er vor dann genau 100 Jahren, also am 19. November 1915, hingerichtet wurde, so hören wir doch bis heute seinen letzten Willen. Jammert nicht, organisiert. In den Räumlichkeiten des Supermollys werden uns in diesem Jahrhundert Joe Hills Texte und Songs von Sons of Hanso aus Salt Lake City in den USA, Bernd Köhler und Blondine Bonjour aus Mannheim, Cheetah und Johnny aus Göttingen, Atze Welblich aus Berlin und The Overall Brigade aus Köln, von denen ihr nun zur Einstimmung auf die wahrscheinlich sehr emotionale Gedenkfeier den Song There's Power in a Union hört. Joe Hill schrieb das Stück 1913. Die Termine und Links zu weiteren Infos über unsere Kulturtipps sind natürlich auf unserem Blog aradio.blogsport.de gesammelt. Ihr findet sie in der Beschreibung zu dem Monatsrückblick, den ihr gerade hört. There is power in a band of working folks when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. Would you have freedom from wage slavery? Then come join the grand industrial band. And if you from hunger and misery be free, then come do your share in the end. There is power, there is power in a band of working folks when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. They promise you mansions of gold in the sky, but you live in a shack way in the back. They promise you wings up in heaven to fly, while you starve here with rags on your back. There is power. Rule in every land, one industrial union grand. So if you like sluggers to beat up your head, then don't organize or unions despise. And if you want nothing before you are dead, then shake hands with your boss and your prize. There is power, there is power in a band of working folks when they stand hand in hand. Let's take power, let's take power that must rule in every land. One industrial union grand, one industrial union grand, one industrial union. Damit geht unser libertärer Monatsrückblick mal wieder zu Ende. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr bleibt gesund oder werdet zusammen mit uns bald wieder gesund sein, um die zahlreichen Angebote mitzuerleben, die wir hier genannt haben und sicherlich noch viele, viele mehr, die sehr interessant sind. Und sonst hören wir uns spätestens Anfang November zum nächsten libertären Monatsrückblick. Tschüss! Protesta plena gent, em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la festa.